Dritte Lektion. Unser Kalender. Januar. Februar. März. April. Mai. Juni. Juli. August. September. Oktober. November. Dezember. Zodiakalzeichen. Der Widder. Ofen. Widder. Der Stier. Zielets. Stier. Die Zwillinge. Близнецы. Zwillinge. Der Krebs. Рак. Krebs. Der Löwe. Лев. Löwe. Die Jungfrau. Дева. Jungfrau. Die Waage. Весы. Waage. Der Skorpion. Skorpion. Skorpion. Der Schütze. Стрелец. Schütze. Der Steinbock. Козерог. Steinbock. Der Wassermann. Водолей. Wassermann. Die Fische. Рыбы. Fische. Wir fahren. Womit fahren wir? На чем поедем? Womit fahren wir? Mit dem Auto. Mit dem Wagen. Mit dem Taxi. Mit dem Bus. Mit der Straßenbahn. Tramvai. Mit der Straßenbahn. Mit der Metro. Mit der U-Bahn. Mit der S-Bahn. На городской электричке. Mit der S-Bahn. Gute Fahrt. Счастливо доехать. Gute Fahrt. Ich gehe zu Fuß. Я хожу пешком. Я иду пешком. Sie fährt mit dem Bus. Läuft zu Fuß. Wir telefonieren mit Deutschland. Zuerst die Vorwahl. Die Vorwahl des Landes. Dann die Vorwahl der Stadt. Und schließlich die Nummer. 203-0032. Rufen Sie mich an. Rufen Sie mich morgen an. Rufen Sie mich morgen Abend an. Rufen Sie mich morgen Abend so gegen 8 an. Ich habe angerufen. Niemand da. Soll ich noch einmal anrufen? Ich rufe später noch einmal an. Sie hat ihn nicht angerufen. Er wartet auf Ihren Anruf. Danke für den Anruf. Спасибо, что позвонили. Danke für den Anruf. Wir buchstabieren. A wie Anna. B wie Boris. C wie Cäsar. D wie Dieter. E wie Eva. F wie Friedrich. G wie Gisela. H wie Heinrich. I wie Inge. J wie Johann, K wie Katharina, L wie Ludwig, M wie Martin, N wie Nordpol, O wie Otto, P wie Paul, Q wie Quelle, R wie Rudolf, S wie Sebastian, T wie Theodor, U wie Udo, V wie Valentin, W wie Wilhelm, X wie Xantippe, Y wie Y, Z wie Zar. Deutsche Buchstaben. A-Umlaut, O-Umlaut, U-Umlaut, SZ. Deutsches Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Das ABC, Azbuka. Das ABC. Von A bis Z. At Adaya. Von A bis Z. Wie schreibt sich das? Как это пишется? Wie schreibt sich das?